Radio Marabu präsentiert einen weiteren Flashback mit Fischer und Göbel. Diesmal ein Flashback zu einem ernsten Thema. Der MDR meldete am 3. Februar 2016. Bei einem Konzert der Rockband Slipknot in Leipzig sind Besucher von sogenannten Antänzern in großem Stil bestohlen worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der Leipziger Volkszeitung bei MDR Sputnik. Demnach wurde nach dem Konzert ein Rucksack mit 50 gestohlenen Handys gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie den Besuchern im Gedränge abgenommen worden sind. Inzwischen seien mehrere Anzeigen wegen gestohlener Handys und Geldbörsen eingegangen. Zwei tatverdächtige Syrer habe man gestellt. Nun werde geprüft, ob sie etwas mit den Diebstählen zu tun haben. Vier mutmaßliche Komplizen seien entkommen. Sogenannte Antänzer suchen den Körperkontakt zu ihren Opfern, um sie zu bestehlen. Slipknot mit Psycho Social und bei einem Konzert dieser Unterhaltungskapelle kam es zum Antanzen. Und Antanz ist das Thema unseres Flashbacks, ein ernstes Thema. Ja, das Antanzen muss natürlich auch gelernt sein. Da gibt es Kurse und aus einer Quelle, die wir natürlich nicht verraten, wurde uns Folgendes zugespielt. Ich gebe seit über 40 Jahren Antanzkurse. Das Antanzen habe ich in den 70er Jahren in Deutschland studiert. Mein Antanzvorbild war der Peter Maffay wegen dem tollen sexy Bart. Letztem Samstag. Habt ihr es gehört? Da war es. Das hämische Lachen des Antänzers. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Antanzen, der Flashback, Fischer und Göbel. Wir wollen mit dieser Sendung natürlich auch einen Beitrag zur Aufklärung leisten und natürlich auch zur Völkerverständigung, denn wir sind ganz in dem Geiste aufgewachsen und der Maxime verpflichtet, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Richtig, Göbel. Alle Menschen sind gleich, im Ernstfall gleich schlecht. Beweisen wollen wir das an zwei politischen Mainstream-Produktionen aus den frühen 80er Jahren. Eine aus dem Westen, eine aus dem Osten. Aus dem Westen der Künstler Joseph Beuys mit seinem Werk Sonne statt Regen. Wobei man sagen muss, mit Regen war der damalige amerikanische Präsident Reagan gemeint, an den sich auch die Band Baluk wendet mit dem Stück No Bomb.

gepflegter Anti-Amerikanismus aus Ost und West hier im Radio Marabu Flashback zum Thema Antanz, Josef Beuys, Stonne statt Regen und Berluk, No Bomb. Bleiben wir in Amerika. Amerika ist ärmer um einen Briten. Genau, der große David Bowie ist im Januar gestorben. Und kein Flashback ohne Bowie, auch der Antanz-Flashback nicht. Hier ist David Bowie und Let's Undance. Hey! David Bowie, Let's Antanz, natürlich in der Maxi-Version. Wichtig im Flashback Antanz ist, dass wir uns mit den einzelnen Antanzarten beschäftigen. Drei haben wir uns von unserer Antanzlehrerin mitteilen lassen. Antanzart 1, der Travolta-Antanz. Der ist mittlerweile in der arabischen Welt nicht mehr so beliebt, weil ja John Travolta keinen Bart trug. Den Bart trug dafür Bee Gees-Sänger Barry Gibb im Video zu Staying Alive. Da laufen die Bee Gees ja durch eine Ruinenstadt. Ein prophetisches Video sozusagen, da ja ein weiter Teil der arabischen Welt mittlerweile so aussieht. Time. Tanzart 2, der schmutzige Anfang. Aus Dirty and Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes. Fischer und Göbel haben hart recherchiert, um auch die Wurzeln des Antanzens aufzudecken. Und da sind wir nach langer Recherche und viel Arbeit auf den sozialistischen Tanz Lipsi gekommen. Wir hören Helga Brauer und die Flamingos. Alles große Antänzer, passt zum Marabu auch. Heute tanzen alle jungen Leute. Wir hören heute antanzen alle jungen Leute. Helga Brauer. Heute haben alle jungen Leute den Lipsi gern, er ist modern. Wir gehen heute Abend ins Tanzlokal, da war es jedes Mal so schön, weil mir dieser Tanz so viel Freude macht, tanz ich die ganze Nacht, aber nur mit. Heute tanzen alle jungen Leute im Lipsi-Schritt, nur noch im Lipsi-Schritt. Allen hat der Takt sofort gefallen, sie tanzen mit,

und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh, wisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Tages wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich sehen treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mars. Und es werden kommen 100 gehen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn zu mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Antanzen. Die Antänzer werden ja einer Welt zugeschrieben, die zu weiten Teilen heute von dem IS beherrscht wird. Und über den IS berichtete der Kollege Todenhöfer mit seiner prachtvollen Eitelkeit. Trotzdem gab sein Reisebericht einige Erkenntnisse preis. Zum Beispiel essen die Kollegen beim IS sehr gerne Coca-Cola und Cheeseburger. Sie kontrollieren die Leute nicht in ihren vier Wänden. Also Becks und Rolling Stones muss man mit seinem eigenen Gewissen vor Allah vereinbaren. Und er berichtet über die Wirkungsweise von Drohnen. Kreist die Drohne über dem Haus, dieses nicht verlassen, die Drohne schießt bei Bewegung. Als Humorist erweist sich Todenhöfer im letzten Kapitel seines Buches. Hier schreibt er dem Chef des IS, von dem man gar nicht weiß, ob er überhaupt existiert, und kritisiert ihn als unreligiös, das aber mit einer Weltsicht aus den 50er Jahren. Wir haben uns an das Schwarzwaldmädel erinnert. Alles in allem, wer seriöser zu diesem Thema informiert werden will, dem sei Michael Lüders, Wer den Wind sieht, empfohlen, solange dieser noch nicht beim Kopp Verlag publiziert. Wie wir vorhin schon gesagt haben, werden Antänzer ja allgemein einer Kultur zugerechnet, in der auf Ehebruch unter Umständen die Todesstrafe durch Köpfen steht. Was viele nicht wissen, so etwas hat durchaus auch in der christlichen Kulturtradition. Und damit befinden wir uns in der Welt des höfischen Antanzes, genauer gesagt im England des 16. Jahrhunderts. Damals herrschte König Heinrich VIII. Der hatte bekanntlich 6 Frauen und 2 von ihnen ließ er wegen Ehebruchs anklagen und enthaupten. Mehr als 400 Jahre später produzierte der Keyboarder des Antanzensembles Yes, sag ja zum Antanz, eine Platte über die 6 Frauen Heinrichs VIII. Die beiden, die der König hinrichten ließ, hießen Anne Boleyn und Catherine Howard. Wir hören das Stück über Catherine Howard, geboren 1521, verheiratet 1540 und enthauptet 1542. Hier ist der Antänzer Rick Wakeman. Thank you. Rick Wakeman. Wie wir es in unserer soeben gesendeten 2-Minuten-Moderation nicht auf den Punkt brachten, wollten wir mit unserem kulturellen Vergleich darstellen, alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind Antänzer. Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Antanzen, der Antänzer Cliff Richard, der reine Do You Wanna Undance? Der Flashback existiert seit 1996. Wir haben 20-jähriges Jubiläum. Da werden wir natürlich auch eine Jubiläumssendung machen. Radiosendungen verschleißen immer schneller. Lange wurde darüber spekuliert, ob es eine Art Todesdatum für Radiosendungen gibt. Das Umweltbundesamt hat genau das jetzt untersucht. Ergebnis: geplanter Verschleiß konnte nicht nachgewiesen werden. Ein Drittel der Radiohörer ist unzufrieden mit der Lebensdauer von Sendungen. Knapp 8% gehen schon in den ersten 5 Jahren kaputt. Vor 12 Jahren ist das nur bei 3% der Sendungen passiert. Ines Oehme vom Umweltbundesamt fordert neue Regeln. Mindestanforderungen an Qualität und Haltbarkeit von Sendungen, bessere Rahmenbedingungen für die Reparierbarkeit von Sendungen und vor allem Informationspflichten. Die Grünen-Politikerin Renate Künast ist die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Sie ist ganz auf der Seite des Umweltbundesamtes. Bei mir zu Hause ist ein Radio kaputt gegangen, das ich mehr als 30 Jahre hatte. Da hatte ich wirklich fast Wehmut. Das ist 5-mal runtergefallen und hat immer noch funktioniert. Und das erwarte ich, wenn ich ein Qualitätsprodukt kaufe. Let's do it some. Das war der Antänzer Jimmy Brown. Er tanzte über den Flur. Radio Marabu Flashback 20 Jahre, Jubiläumssendung folgt in diesem Jahr. Let's face the music and dance, undance mit Nat King Cole. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Das war Antänzer Nat King Cole. Wir hoffen, dass wir mit diesem Flashback zu einem ernsten Thema natürlich auch zur Aufklärung beigetragen haben. Unsere Antanz-Kursleiterin hat uns noch etwas überspielt. Antanz-Variante 4, der Ausdrucksantanz. Dieser Antanz garantiert jedem seine Armlänge Abstand. Fischer und Göbel gehen jetzt zum Antanzkurs für Fortgeschrittene und euch, besonders unseren Hörerinnen, überlassen wir noch ein paar Takte Ausdrucksantanz von Karl-Heinz Stockhausen, Kontrapunkte.